Nummer 44. Hans Albrecht, ich bin ein Grüner. Ich liebe das Licht des späten Nachmittags. Dann habe ich mein Mittagstief hinter mich gebracht und bin in der Regel voller Energie. Dann kann ich bis in den späten Abend hinein Bäume ausreißen,